Wenn ich sehe die himmlische Pracht, Mond und Sterne erleuchten die Nacht, dann erfasst mich ein Sehnen allein, dort auf ewigem Himmel zu sein. In dem prachtvollen Glanz wunderschön ist die Hand unseres Schöpfers zu sehen. Doch die Menschheit, sie glaubt nicht an ihn, bleibt im Glauben nicht ohne Sinn. Diese herrliche, schöne Natur widerspiegelt die göttliche Spur und sein Jubel die Lüfte durchdringt. Hör das Lied, wie es fröhlich erklingt. Ich will singen, erlöst und ganz rein, werd bald ewig beim Herrn droben sein. Christi Blut floss vom Kreuze für mich, und ich weiß ganz gewiss auch für dich. Christi Blut floss vom Kreuze für mich, und ich weiß ganz gewiss auch für dich.